O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen, gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde, und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist Reue annehmend und barmherzig.